Von wem und als was ist dann Clemens gewählt worden? Er ist zum Papst der französischen Nationalkirche gewählt worden, und zwar von der kurz vorher geeinigten Hierarchie Frankreichs. Clemens ist der erste Papst der französischen Nationalkirche. Dass Clemens seine Residenz in Frankreich nahm, ist selbstverständlich und bedarf keiner Erörterung. Sich ein Oberhaupt, einen Papst zu wählen, war für die französische Hierarchie ein leichtes. Unendlich schwer aber war es, die Idee einer Nationalkirche Frankreichs in der Praxis zu verwirklichen, dem neuen Einheitsdogma die faktische Allgemeingültigkeit zu verschaffen. Das war nur möglich, wenn der weltliche Arm seine tatkräftige Hilfe lieh. Und die weltliche Macht war in der Person des Königs Philipps IV. Zu dieser Hilfe bereit, umso mehr bereit, als auch dem Staate und seinem Monarchen aus der Verwirklichung einer Nationalkirche die bedeutendsten Vorteile zufließen mussten. Mit der Religion lässt sich unter Umständen vortrefflich gut weltliche Politik machen, erkannte Philipp IV., und er zögerte nicht, gemäß solcher Erkenntnis zu handeln. Man wird nun von der gefälschten Überlieferung nicht erwarten wollen, dass sie uns in ihren Quellen den rechten Verlauf der Kämpfe um die Verwirklichung der Nationalkirche Frankreichs erzählt. Das wäre ein unbilliges Verlangen. Bei wahrheitsgemäßer Darlegung der Ereignisse hätte man ja seitens der Väter der Fälschungsaktion vor allem zugeben müssen, dass es zu jener Zeit noch gar keine Universalkirche mit einem Universalpapst gab. Dieses Zugeständnis erwies sich jedoch aus der Generaltendenz der großen Fälschungskampagne als absolut unmöglich. Also mussten alle Vorkommnisse bei den Kämpfen um die Nationalkirche umgefälscht, umgedeutet werden, soweit man es nicht für besser fand, überhaupt einen verhüllenden Schleier über die Dinge zu breiten. Nur in tendenziöser Vermummung also wird uns die Geschichte von den Kämpfen berichten, die zwecks Durchsetzung des neuen Einheitsdogmas gemeinsam Arm in Arm von Papst Clemens und König Philipp geführt wurden. Die bekannteste Vermummung jener Kämpfe bietet uns die gefälschte Überlieferung in der sogenannten Vernichtung des Templerordens. Was die Geschichte über die angebliche Entstehung und den Zweck des Templerordens, ferner über seine Einrichtungen und sein Wirken bis zur Katastrophe im Jahre 1307 berichtet, kann in jedem Geschichtswerke nachgelesen werden. Es sind Lügen, was wir da zu lesen bekommen. Von Anfang bis zu Ende stellt die Geschichte der Templer ein Gewebe und Gewirr von Lügen dar. Der verübte Trug ergibt sich überzeugend aus der Generaltatsache, dass es vor dem 15. Jahrhundert eine universale katholische Kirche, mit welcher der Orden so verbunden erscheint, nicht gegeben hat. Wie gesagt, der Trug folgt axiomatisch aus dieser Generaltatsache. Trotzdem will ich noch im Folgenden kurz den Beweis der Fälschung in einem konkreten Einzelfalle führen. Das geschieht, indem ich Quellenkritik betreibe. Und zwar soll die angebliche, ursprüngliche Templerregel einer kritischen Betrachtung unterworfen werden. Diese Regel enthält statutenmäßige Bestimmungen über die Aufnahme neuer Mitglieder im Orden, über das Zusammenleben der Ordensritter und so weiter. Um zu sehen, wie es mit dieser Regel beschaffen ist, folgen wir den Angaben G. Schnürers. Der Wortlaut der ursprünglichen Templerregel ist uns in einem französischen und einem lateinischen Text überliefert. Der lateinische Text ist wieder in zwei Handschriften, V angeblich aus dem Ende des 12. Jahrhunderts und A aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts erhalten. Die französische Fassung existiert in drei Handschriften, R, D und P, aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts. Welcher Text ist nun der ursprüngliche? Schnürer sieht den lateinischen als ursprünglich an, hält also den französischen für eine Übersetzung. Ein anderer Forscher, Prutz, hat die umgekehrte Meinung verfochten, was wir nur zur Kenntnis nehmen wollen. Bei folgender Mitteilung horchen wir aber auf. Die beiden Texte weisen Sinnverschiedenheiten auf. Der Sinn des lateinischen Textes kann an einer Stelle nur der sein, dass die Templer, wo immer sie gerichtlich belangt werden, vor Gericht erscheinen sollen. Im Gegensatz hierzu steht die Übersetzung, in welcher der Sinn sich spontan geändert hat. Im französischen Text wird nicht von einem fremden Gericht gesprochen, vor dem die Templer erscheinen, sondern von einem Gericht, das die Templer selbst aus ihrer Mitte bilden sollen. Schnürer, Seite 22. Sonderbar, wie sich doch der Sinn durch die Übersetzung so total ändern konnte. Und siehe da, noch an einer anderen Stelle verwandelt sich der Sinn des Textes unter den Händen des Übersetzers. Wie ist so etwas möglich, fragen wir unseren Forscher. Nun, entgegnet Schnürer auf Seite 26, diese Verschiedenheit beruht auf einem bedauerlichen Missverständnis des Übersetzers. Und leider muss Schnürer noch öfter auf Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüche in den Fassungen aufmerksam machen. So wird an einer Stelle des französischen Textes den Tempelordensrittern etwas anempfohlen, was, wie unser Forscher mit Recht bemerkt, jeden aufs Höchste befremden muss. Die Regel im französischen Text befiehlt nämlich, man solle exkommunizierte Ritter vorzüglich aufsuchen, um sie zum Eintritt in den Orden zu bewegen. Wie? Was? Der so gut katholische Orden befiehlt alsbald nach seiner Gründung in seiner Ordensregel, hauptsächlich sollte man exkommunizierte Ritter zum Eintritt veranlassen. Wie kam der französische Verfasser zu seinen Änderungen, fragt Schnürer, und wir mit ihm. Wollte er absichtlich dieser Verordnung im lateinischen Text einen anderen Sinn geben? Nun sind wir aufs Äußerste gespannt, wie Schnürers Antwort lautet. Es ist mir das wenig wahrscheinlich, meint er, viel näher liegt, dass er die Stelle nicht verstand und sie sich, so gut es ging, zurechtlegen wollte.